Deutsch ist die Faust, Deutsch ist das Herz und Deutsch die Brust in der Schlägt. Deutsch ist der Geist, der diese feine Tyrannei nicht mehr trägt. Deutsch ist das Blut, das durch unsere Adern rinnt. Und Deutsch ist die Faust, die den Tyrannen bezwingt. Deutsch ist die Faust, Deutsch ist das Herz, Deutsch die Brust in der Schläge, Deutsch ist der Geist, der diese Feinde zu.